Yeah, Edgar Wasser, B-B-Bang, Buff, Beats. Ich sorge für Panik, wie am Badestrand eine Haiflosse, denn ich tick nicht richtig wie eine defekte Zeitbombe. Edgar Wasser, der eloquente Ausländer. Leute sagen, you speak very good Deutsch. Kein Plan, was das heißt, ist aber auch gut so. Ich beschmeiß dich mit Untertassen, duck dich, ein UFO. Rap in Deutschland, jahrelange Trockenzeit, Unterernährung und ungesalzener Kartoffelbrei. Doch hier kommt Edgar, der Chefkoch, der gerne was kochen würde, doch nur wenn der Vorkoster Flair ist. Was das bedeutet, kannst du gerne besprechen. Ich lass es lieber mal offen, falls ich Flair irgendwann treffe. Aber sonst ist alles cool, mir geht's ganz okay. Auch wenn ich manchmal am Boden bin wie Saddam Hussein. Auch wenn meine Wortspiele nicht immer so gut sind. Ich geb'n Fick drauf, ich spendier freudige Huren. Und ich flieg durch den Beat wie ein Adler, dem man seine Flügel ausgerissen hat und durch Flugzeugturbinen ersetzt hat. Edgar und Bang Buff Beats, ich kann sagen, was ich will. Und ich flieg durch den Beat wie ein Adler, dem man seine Flügel ausgerissen hat und durch Flugzeugturbinen ersetzt hat. Edgar und Bang Buff Beats, ich kann sagen, was ich will. Ich bin eine Pflanze in der Wüste, die sich selber gießt. Ein beidarmig Amputierter, der sich selbst befriedigt. Ich sag, was ich will, keiner kann mir das nehmen. Ich hab 3 Finger mehr an meiner Hand. Acht geben. Alles hat ein Ende, außer Edgars Dummheit. Hör meine CD zu Ende und du hast einen Wunsch frei. Die meisten gaben auf oder mussten aufhören. Die wenigen, die schafften, wünschten sich, dass sie taub wären. Edgar Wasser, der Lustige in jeder Runde. Ich mach aus ner Mücke einen Elefanten-Penispumpe. Alles klar, ich schwimme durch den Beat wie der weiße Hai durch eine Badewanne voll Benzin. Das ergibt jetzt keinen Sinn, aber klingt ganz cool. Mein Humor ist trocken wie ein unbenutztes Handtuch. Wortspiele wie diese sind eher schlechte, aber ich scheiß drauf. Herrentoilette. Und ich flieg durch den Beat wie ein Adler, dem man seine Flügel ausgerissen hat und durch Flugzeugturbinen ersetzt hat. Edgar und Bang Buff Beats, ich kann sagen, was ich will. Und ich flieg durch den Beat wie ein Adler, dem man seine Flügel ausgerissen hat und durch Flugzeugturbinen ersetzt hat. Edgar und Bang Buff Beats, ich kann sagen, was ich will.